In dem prachtvollen Loft in der Watts Street, den sie schon bald an Jonathan Bell verkaufen würde, standen die beiden nebeneinander auf der landschaftsgärtnerisch gestalteten Dachterrasse und sahen in die Richtung, wo früher die Zwillingstürme aufragten, jetzt eine sonnige Leerstelle. Charlotte ging davon aus, dass ihr Klient wusste, was er gerade nicht erblickte, und hielt es für unnötig, darauf einzugehen. Bei anderen Besichtigungen der Wohnung, die für 4-2 angeboten wurde, hatten die Klienten die ganze Zeit über den Tag reden wollen, wo sie gewesen waren, welche Opfer sie gekannt hatten, wie man nur irgendwo anders in der Stadt hatte leben können, ohne etwas davon mitzukriegen. Das sagten sie alle. An dem schrecklichen Vormittag hatte Charlotte mit ihrer Mutter in Alpine, New Jersey, telefoniert. Ihre Mutter hatte das erste Flugzeug am Himmel gesehen und es komisch gefunden, aber dann weiter über Charlottes jüngere Schwester Nika geredet, eine Filmproduzentin, die überlegte, sich den Kopf rasieren zu lassen. Charlotte war zu Hause gewesen. Jonathan Bell erwähnte die Katastrophe nicht. Stattdessen starrte er in die frisch geleerte Luft, als mache es ihn überraschend glücklich, hier auf diesem warmen, luftigen Dach zu sein, und er wisse nicht, wie er damit umgehen solle. Er hatte, während sie durch die leeren, sonnenhellen Räume gingen, zugewandt mit Charlotte gesprochen, war aber nicht weiter auf seine tote Frau eingegangen. Er erwähnte sein früheres Traumhaus in Idaho und dass er gedacht hatte, er würde es vermissen, was aber gar nicht der Fall war. Komisch. Und dass er Schuldgefühle habe, weil er es nicht vermisse, aber gleichzeitig auch unerwartete Freiheit verspüre. Er erwähnte, dass seine Tochter in Kalifornien unterrichtete und die Schule, mit der er zu tun hatte und die, wenn alles gut lief, Menschen ohne Hoffnung auf ein neues Leben, ein neues und anständiges Leben ermöglichte. Er zitierte den Dichter Blake, dass Narren närrisch bleiben sollten, um zur Weisheit zu finden. Danach habe er sich immer gerichtet, um in dem Geschäft zu reüssieren, das er vor kurzem aufgegeben hatte. Er fragte Charlotte, wie lang sie schon Maklerin sei und woher sie stamme, Alpine, und was ihr Mann mache. Darüber redeten Leute halt. Männer fragten immer nach dem Ehemann, um herauszufinden, ob sie an einem Tag in der vagen Zukunft vielleicht mit dir schlafen konnten. Der Moment kam dann natürlich nie. Aber Charlotte hatte die Angewohnheit, sämtliche Fragen ganz freimütig zu beantworten und gestattete dem Klienten, kurz daran zu glauben, dass sie sich vielleicht einen Tag vorstellen konnte, einen Moment in einem Taxi oder einem Aufzug, wo eine ungeplante Berührung oder ein unerwartet intimer Blick tatsächlich den Wahnsinn in eine Art Wissen umwandeln würde. Das Ziel war, näher an den Klienten heranzukommen und den Verkauf perfekt zu machen. Männliche Klienten verstanden das und hatten kein Problem damit, wenn später nichts passierte. Vielleicht waren sie sogar eher erleichtert. Und Charlotte Porter sorgte auch dafür, dass nie etwas passierte. Jonathan Bell war anscheinend nicht der typische reiche Öltrillionär. Ein großer, nachdenklich wirkender Mann in Khaki-Hosen und Slippern, einem schlampigen grünen Polohemd und einer ausgeblichenen blauen C-Kappe vom College. Er war vermögend, attraktiv, bedürftig und selbstsicher. Gesprächig. Definitiv nicht attraktiv in der Art, wie sie es bei Männern gern hatte, zu massig und ein zu geräuschvoller Atmer. Aber obwohl sie wusste, dass das Blake-Zitat seine Art war, sie zu beeindrucken und festzustellen, ob er sie beeindrucken konnte, machte ihr das nichts aus. Sie fand es nett. Besser, als es normalerweise ablief. Sie mochte sogar die Art, wie Jonathan Bell redete, gemessen, kehlig, mit gesenktem Kopf. Sie schrieb das Chicago zu. Das hatte Persönlichkeit und war ihr neu, so dass sie sich in einem kurzen Augenblick draußen auf der Terrasse in der Sonne, wo sie schon mit den unterschiedlichsten reichen Klienten gestanden hatte, entsprechend gut fühlte, einfach nur in der Nähe dieses Mannes zu sein und zu verstehen, warum seine Frau ihn so geliebt hatte. Etwas war geschehen, als sie gerade nicht aufgepasst hatte. Was war es? Vielleicht merkte nur sie es. Jonathan Bell würde es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mitkriegen. Zu ihrer großen Überraschung fragte sie sich, könnte ich mir je vorstellen, in den Armen dieses großen, lieben, besorgten, trauernden und wahrscheinlich am Ende distanzierten und doch enttäuschenden Mannes zu liegen? Und die Antwort darauf lautete komischerweise, ja, ohne Zweifel, ohne reifliches Überlegen. Warum habe ich das nicht gemerkt, als ich ihn zum ersten Mal sah? Jonathan Bell betrachtete sie, als sie ihre funkelnden Augen auf ihn richtete. Seine waren klein und braun und er wirkte verwirrt, ja besorgt, als hätte er etwas gesagt und gemerkt, dass sie nicht zuhörte und fürchtete nun, dass etwas Unangenehmes passiert sei. Die normale Angst eines Mannes, dachte Charlotte, dessen Frau den Kopf auf die Hände gelegt und ihn nie wieder angesehen hatte. Er war eine Herausforderung, aber vielleicht konnte sie sie bewältigen. Intuitiv lächelte sie. Jonathan hatte seine Columbia-Kappe abgenommen und hielt sie an seiner Seite wie ein Schuljunge, dem einer genau das befohlen hatte. Sein Kopf war groß und eckig, mit dicken, wolligen Haaren, die für Charlotte nach mittlerer Westen aussahen. »Entschuldigung«, sagte Charlotte, »einen Moment lang war ich gar nicht bei der Sache, bei dieser Besichtigung. Jetzt, dachte sie, sah er sie bestimmt als hübsches, junges Mädchen.« »Alles gut«, sagte Jonathan und lächelte erleichtert zurück. »Ich habe mich nur gerade gefragt, wenn ich diese Wohnung kaufe, gehen Sie dann heute Abend mit mir essen?« In genau diesem Moment rauschte ein kleiner Habicht oder Falke oder Turmfalke, jedenfalls ein Raubvogel, in Sicht, erhob sich in die Lüfte über ihnen und starrte nach unten in die bevölkerte Weite. Jonathan hatte schon davon gehört, solche Kreaturen, sogar in der City, noch Wildnis. »Würdig, doch«, sagte Charlotte, »auch wenn Sie die Wohnung nicht kaufen. Sie sind mir zuvorgekommen, sonst hätte ich Sie gefragt.« Nur 3 Monate später waren sie verheiratet. In der relativ kurzen Zeit, die sie tatsächlich verheiratet waren, plus minus 2 Jahre, hatte Jonathan den Eindruck, Charlotte und er seien extrem glücklich. Für ihn war das Beste daran, dass er sich nie vorgestellt hätte, überhaupt jemanden wie Charlotte heiraten zu können, so hübsch und geistreich und unvorhersehbar und klug und unabhängig, wie es Marilyn nie gewesen war, eigentlich total unwichtig. Deshalb war er immer froh und begierig, in ihrer Nähe zu sein. Charlotte war viel glamouröser als Marilyn, vom Typ her eher eine gut aussehende Ehefrau und Mutter im Stil der 50er, die er zutiefst geliebt hatte und immer noch unsagbar vermisste. Charlotte wirkte modern, rasant, funkelnd und unberechenbar in allem, was Marilyn ernst genommen und geduldig bearbeitet, begrübelt, wieder vorgenommen und immer, immer zu Ende gebracht hatte. Und da er nun erstaunlicherweise tatsächlich mit Charlotte Porter verheiratet war, schienen auf einmal 1000 neue Dinge möglich, Ideen, Engagements, Leidenschaften, unerhörte Ergebnisse der bloßen Tatsache, dass er er selbst war, wobei es unnötig war, genau herauszufinden, welche Dinge das im Einzelnen waren. Dass es sie gab und geben würde, war eine Glaubensfrage, wobei Jonathan sich dadurch nicht in seinem klaren Blick auf sich selbst beirren ließ. Er war bodenständig, unterm Strich nicht besonders raffiniert, ein großer, netter Kerl aus Chicago mit einigem Grips, der mit Öl reich geworden war. Dass er der Glückliche war, in den sich Charlotte Porter verliebt hatte, würde daran nie etwas ändern. Wie sich zeigte, war Charlotte der Typ, der gern etwas unternahm. Also unternahmen sie etwas, vieles. Sie fuhren nach St. Petersburg, Bhutan, Marokko, alles in einem Jahr. Sie fuhren nach San Francisco und New Orleans. Sie fuhren nach Idaho und besuchten Jonathans früheres Traumhaus, das von Erinnerungen überwuchert war und jetzt einem Filmagenten gehörte. Charlotte mochte es nicht besonders, lobte es aber. Sie hatte offenbar wenig enge Freunde. Aber alle beteten sie an und waren begeistert, wenn sie hereinkam, hatten Freude daran, mit ihr zusammen zu sein. So auch 2 schwule Innenarchitekten aus Westport, Byron und Tweedy, die sie einmal besuchten. Ein wunderbarer Abend. In ihren frühen Maklertagen hatte Charlotte mal mit ihnen zusammengearbeitet. Es gab einen in die Jahre gekommenen postexpressionistischen Maler und seine in die Jahre gekommene Frau, Jess und Bella, die sie in Bucks County besuchten. Auch Byrons und Tweedys Sommerhaus in Tennant's Harbor statteten Jonathan und Charlotte einen Besuch ab, nicht weit von dem Ort, wo Fran Dolan sein Boot restauriert hatte und mit ihm für immer außer Sichtweite gesegelt war. Im ersten Sommer mietete Jonathan dort ein Ferienhaus. Sie fuhren Kajak und wanderten und aßen Hummer frisch vom Boot und tranken Martini-Cocktails mit den Zwillingen, bis die Sonne im Wald und hinter den Inseln versank und es kalt wurde und sie Pullover anziehen mussten. Jonathan wiederum hatte nur ein paar Freunde in der City. Das lag an den zufallsbedingten Um- und Neuverteilungen des Lebens, Leute von der Schule in der Bronx, für die er sich interessierte, plus ein paar ehemalige Klassenkameraden, mit denen er in Kontakt geblieben war. Bekannte und Nachbarn aus Texas und Idaho kamen manchmal zu Besuch nach New York, aber er traf sich nicht immer mit ihnen. Und Bales, der Hedgefonds-Typ von Columbia, der auf dem Standesamt ihr Trauzeuge gewesen war und mit dem sie danach bei Dim Sum gefeiert hatten. Jonathans Glückskeks an jenem Abend: Heute bist du der glücklichste Chirurg Amerikas. Charlotte war zum Brüllen gewesen: Halte deine Rachsucht im Zaum. Jonathan war auch mit einem seiner alten Geschichtsprofessoren in Verbindung geblieben und eines Abends fuhr er mit Charlotte hoch zur 120. Straße und Riverside für ein langatmiges Abendessen mit Sol Herzl und seiner jungen schwedischen Frau, bei dem sie über den aktuellen Krieg redeten und wie man ihn stoppen konnte, bevor er die Welt verschlang. Sie waren sich in allem einig. Allerdings hielt Jonathan, ausgehend von seinen Erfahrungen, das Öl nicht für das Kernproblem von allem, was im Nahen Osten passierte. Es war viel komplizierter. Man musste historisch denken, die Ottomanen und so weiter. So lief es praktisch den ganzen Abend. Charlotte mochte anscheinend alles, was er mochte und alles, was sie machten. Und ihre Ehe hielten sie beide für eine gute Idee. Egal, wo er sie hinbrachte oder sie ihn hinbrachte, sie waren beide begeistert. Charlotte war bezaubernd und lebendig und hübsch und liebenswert und großzügig. Manchmal allerdings, wenn sie einen Gin Tonic zu viel getrunken hatte, konnte sie spitzzüngig werden und unter Leuten, die sie kannte, vor allem Männern, wurde ihr Sinn für Humor ziemlich sexy. Genau das, was er wollte, fand Jonathan. Ja, tausendmal besser als alles, was er sich hatte vorstellen können, als er zerrissen vor Kummer und mit zerschlagenen Träumen nach New York kam. Nicht alles war perfekt. Diese Selbstverständlichkeit, dieser auf die Probe stellende Ballast, stutzte das Leben auf Normalmaß zurück. An einem Wochenende gab es in Jonathans Schule in der Bronx einen Brand, bei dem das Gebäude nahezu zerstört und ein Hausmeister schwer verletzt wurden und den ohne jeden Zweifel ein ehemaliger Schüler gelegt hatte. Der Vorstand war entsetzt und musste sich fragen, ob man sie nicht besser an einem sichereren Ort wieder aufbaute. Am Ende wurde renoviert, aber die Schule hatte eine Zeit lang schließen müssen. Der Immobilienmarkt zeigte erste Anzeichen des Niedergangs, allerdings vor allem in den abgelegenen Vorstädten, nicht in der City, wo Charlotte unbeirrt weiterarbeitete und den Eindruck hatte, alles würde eher noch besser. Nach einem Jahr Ehe ging Jonathan allmählich auf, dass er, so glücklich sie beide auch zu sein schienen, noch keine richtige Vorstellung oder Kategorie oder Systematik für das Funktionieren dieser Ehe entwickelt hatte. Sie gingen überall zusammen hin. Er war selig, wenn er bei ihr war. Er mochte einfach alles an ihr. Sie war verlässlich, ordentlich, leidenschaftlich, respektvoll, aufmerksam, wählerisch, unabhängig, sie schien weder zu lügen noch unter Launen zu leiden. Aber ihn beschlich eine leise Ahnung, die sich auf der Dachterrasse, als sie sich gerade kennenlernten, nicht angekündigt hatte. dass zu einem gewissen Teil an Charlotte schwer heranzukommen war. Eigentlich völlig in Ordnung. Sie waren beide erwachsen und hatten viel erlebt. Aber es war schlicht und einfach so, und bei Mary Lynn hatte er das nicht so empfunden. Allerdings, das musste er zugeben, irrte er sich da vielleicht auch. An einem Tag, nicht lange nach ihrem ersten Hochzeitstag, saß er in dem geräumigen, sonnenüberfluteten Loft in der Watt Street und las Bildnis einer Dame von Henry James. Ein Kapitel gegen Ende fängt so an. Als Isabel in Charing Cross aus dem Zug stieg, fiel sie nicht mit einem Gefühl der Überraschung, sondern mehr mit einem Gefühl, das unter anderen Umständen dem der Freude gleichgekommen wäre, sozusagen in die Arme, auf jeden Fall in die Hände von Henrietta Stackpole. Genau in diesem Augenblick ertappte sich Jonathan unerwartet bei dem Gedanken, für einen verheirateten Mann fühle ich mich nicht besonders verheiratet. Gleich fiel ihm wieder, wie so oft, sein Leben mit Mary Lynn ein, dass stets sie den funktionstüchtigen, verlässlichen Rahmen für ihr gemeinsames und für sein ganzes Leben erfunden hatte, auch wenn sie so taten, als käme er von ihnen beiden. Diese Selbsterkenntnis erfüllte ihn nicht mit Bewunderung, nein, er war von sich enttäuscht. »Konnte es sein, dass er gerade wieder dasselbe tat?«, dachte Jonathan. »Erwartete er von Charlotte, dass sie dem Verheiratetsein einen Sinn gab? Wie es sich anfühlen, was es im Wesentlichen sein sollte?« Wahrscheinlich fehlte ihm dafür jegliche Begabung, oder er war faul und ichbezogen und womöglich gar zu alt. Charlotte jedenfalls zeigte keinerlei Anzeichen, dass sie willens oder auch nur im Ansatz dazu fähig war, Prinzipien der ihrer Ehe zu liefern, was Jonathan auch verständlich fand, zumindest vorläufig. Sie hatte anscheinend nie erwogen, den Namen Charlotte Bell anzunehmen. Sie hatte gesagt, Jonathan könne gern in das Haus in Goldensbridge einziehen, wenn er wolle. Sie habe jedenfalls vor, es zu behalten. Vielleicht wolle er das nicht und ziehe es vor, in seinem praktisch nagelneuen Loft zu bleiben, das sei ihr klar. Deshalb könnten sie doch am besten zwei Wohnsitze haben, den einen auf dem Land, sagte sie munter, wobei das wirklich nicht auf dem Land war, und den anderen als schicke Stadtwohnung, wenn das gerade passte. Ihr Verhältnis zum Verheiratetsein war freier als üblich. Jonathan mochte das Haus in Goldensbridge überhaupt nicht. Ein Deckshaus aus Glas und Holzlatten mit Flachdach, das auf einem bewaldeten Aussichtspunkt thronte, mit Blick auf einen verseuchten Fluss, in dem nichts lebte. Die winzigen Zimmer hatten hohe Fenster, die sich nach außen kurbeln ließen, und niedrige, triste Decken. Eine Höhle. Ihn erinnerte das an billige, abgelegene Vorstädte von Houston, deren Bewohner stundenlang pendeln mussten und ihre Familien nie zu Gesicht bekamen. Was für ein Architekt war Charlottes erster Ehemann bloß gewesen, dass er so einen Schrott akzeptiert hatte? Ihre halt! Jonathan hätte es vorgezogen, beide Objekte, ihr Haus und seine Wohnung, zu verkaufen und ein Anwesen in Riverdale mit Blick auf den Hudson zu erwerben, wo sie zusammenleben konnten. Charlotte sagte fröhlich, nein, danke. Sie mochte das Deckshaus. Sie hatte 30 Jahre lang dort gelebt. Ihr war vollkommen klar, was Jonathan daran nicht gefiel. Aber sie hatte vor, weiter dort zu leben. Sie hatte zwei Kinder darin großgezogen, hatte die ungenügenden Zimmer mit einem Ehemann, den sie nicht mehr liebte, bewohnt. Aber es war bezahlt, es gehörte ihr. Sie fühlte sich dort sicher. Es hatte die perfekte Größe für eine Person. Und sie arbeitete gern zu Hause. All das erläuterte Charlotte Jonathan nicht etwa im unflexiblen Ton eines Ultimatums, sondern mit derselben lächelnden, funkeläugigen, leicht spöttischen Art, mit der sie sicher war, ihn glücklich zu machen, das Erfolgsrezept all ihrer bisherigen Gespräche. Ihr ging es auch darum, weiter zu arbeiten. Jeder Verkauf steigerte ihr Selbstwertgefühl. wahrscheinlich nicht jede Nacht miteinander zu verbringen und diese neue Ehe als Bund gemeinsamer Unternehmungen zu gestalten. An diesem Punkt offenbarte Charlotte ihre Ansichten über zweite Ehen, dass man versuchen sollte, die besten Stücke der ersten langen Ehe zu kriegen, aber die schlechten, langweiligen, die einen in den Wahnsinn trieben, lieber auszulassen. Allerdings gestand sie Jonathan zu, dass seine erste Ehe mit Mary Lynn ihn nicht in den Wahnsinn getrieben hatte und wäre sie nicht so früh gestorben, bis in alle Ewigkeit hätte weitergehen können. Durch Charlottes feste, positivistische Haltungen und Überzeugungen wurde Jonathan klar, während er allein in seinem vielfenstrigen Apartment saß und Bildnis einer Dame las, dass sie nicht daran dachte, in ihrer Ehe von dem bereits laufenden Schema zusammen etwas unternehmen und die Nacht ab und zu getrennt verbringen, abzuweichen. Sollte es jemals ein besser funktionierendes, allumspannendes Konzept für die Ehe mit Charlotte geben, ganz anders als alles, worum sich Mary Lynn tapfer und erfolgreich jahrelang gekümmert hatte, dann musste Jonathan es aller Wahrscheinlichkeit nach entweder selber liefern oder letztlich darauf verzichten. Möglicherweise konnte er das sogar, denn überwiegend mit Charlotte Porter zu leben war die beste Version, die er sich für diese Etappe seines Lebens vorstellen konnte. Im Mai fiel Jonathan auf, dass er zugenommen hatte. Und jetzt bei 112 Kilo lag. Er machte sich aber keine besonderen Gedanken darüber oder fühlte sich irgendwie anders. Sein Gewicht hatte immer geschwankt zwischen 100 und 107. Sein Blutdruck war absolut stabil. Er erklärte sich diesen Ausreißer damit, dass er weniger aktiv war, weniger ins Fitnessstudio ging, mehr las, genau wie er es wollte. Und auch damit, dass er jetzt vor lauter Glück über sein Leben zu allem Ja sagte. Charlotte machte es anscheinend weder etwas aus, noch fiel es ihr überhaupt auf. Er war halt der massige Typ. Das mochte sie und hatte es ihm auch auf ihrer ersten Fahrt zum Woodstock Inn gesagt. »Du bist ein richtig großer, schwerer Junge, was, Jonathan?« sagte sie, als sie die erste Nacht zusammen verbrachten. Danach wurde das Thema eigentlich nie erwähnt. Groß kam allerdings häufig vor, wenn sie von ihm sprach. Du bist ein großer Leser, du bist ein großer Freund von Sauvignon Blanc, du hast ein großes Leben geführt, bevor wir uns begegnet sind. Charlotte blieb natürlich immer schmal und schlank und fantastisch. Tja, dachte Jonathan, so hatte sie mehr von ihm, dass sie lieben konnte. Aber nach seinem jährlichen Besuch bei Dr. Kramer hieß es beim Besprechungstermin, Jonathans Blutwerte seien teilweise beunruhigend, er habe vielleicht etwas an der Schilddrüse. Dazu kämen erhöhte Triglyceridwerte, was beides seine Gewichtszunahme erklären, aber auch auf Schlimmeres hinweisen könne. Dem solle man nachgehen, durch eingehende Diabetestests etwa. Vielleicht sei irgendwann eine vorsorgliche Operation nötig, bevor es möglicherweise ernster werde. Krebs stand aber offenbar nicht zu befürchten. Und plötzlich passierte alles auf einmal. Seine Testergebnisse waren unangenehm schwammig. Am Donnerstag drauf ging Jonathan ins Albert Einstein und ließ sich die Schilddrüse herausnehmen, was wegen seines Gewichts und jetzt auch Blutdrucks nicht ohne einige kleinere Komplikationen abging. Die Histologie ergab nichts, sie fanden eine große Zyste. Und am Samstagnachmittag kam Jonathan nach Hause, also nach Hause in Charlottes Deckshaus in Golden's Bridge. Er wollte sich 2-3 Tage erholen, dann würden sie mit Byrons Flugzeug für das freie Wochenende über den Memorial Day nach Owl's Head fliegen. Charlotte entpuppte sich als wunderbare Krankenschwester, unermüdlich, geschickt, engagiert und ziemlich streng. Sie kochte ihm etwas Gesundes, schmackhafte Suppe und Bio-Hackbraten, den er liebte. Sie half ihm beim Wechseln des Verbandes an seinem Hals, stand mit kritischem Blick neben ihm vorm Badezimmerspiegel, während er sich knurrig, etwas abgeschlafft und unrasiert wieder einwickelte. Sie machte es ihm auf ihrem Wohnzimmersofa gemütlich für sein Nickerchen oder ein Karpsspiel oder wenn er nach draußen auf die frisch belaubten Bäume und das trockene Flussbett und in den hohen Vorstadthimmel schauen wollte. Da konnte sie neben ihm sitzen und die Preisvergleiche für ihre Immobilienprojekte auswerten. Sie hatte Videos von Blockbuster mitgebracht, fuhr ihn in die Stadt, um seine Wundheilung inspizieren zu lassen. Alles bestens, hieß es, der Faden löse sich wie erwartet auf. Dass sich Charlotte so um ihn kümmerte, dachte Jonathan, hätte er sich nicht träumen lassen. Es war nur für 3,5 Tage, aber Charlotte zeigte sich niemals ungeduldig oder gelangweilt oder abgelenkt oder abfällig. Sie wirkte nicht so, als wäre sie der Meinung, er müsse, weil er keinen Krebs hatte, jetzt aber schleunigst wieder auf die Beine kommen und in seine Wohnung zurückkehren, damit sie weiter über ihren Listen von teuren Genossenschaftswohnungen, Eigentumswohnungen und Townhouses sitzen und Geld damit verdienen konnte. Charlotte bewegte sich durch das Haus, gekleidet wie ein Filmstar, fand Jonathan, ihr goldenes Haar glatt zurückgekämmt, um ihr markantes Kinn zu betonen, ihre vollkommene Nase, ihre kleinen Ohren, ihre Wangenknochen, nach denen sich die Leute in der Agentur Ford damals umgedreht hatten. Sie war groß und rank und schwebte mit langen Schritten barfuß in einer blassblauen Jogginghose durch das Haus, um möglichst noch irgendetwas für ihn und seine Genesung zu tun.